Also für den Anfang, ich hatte mir hier mal überlegt, erstmal jetzt zur Frage, wie kann man starten, und also hatte überlegt, irgendwie, wenn man überlegt, was brauchen wir denn eigentlich alles, wenn wir eine Alternative haben wollen zur kapitalistischen Produktionsweise, was sind so wirklich die Bedürfnisse, sagen wir mal, die so wirklich in jedem Fall kommen, was auf jeden Fall essentiell ist, und irgendwie, es scheint einem erstmal furchtbar viel zu sein, es ist auch viel, aber ich dachte, man kann mal versuchen, das ein bisschen zu ordnen und zu sortieren, und was dann rausgekommen ist, und da können wir gleich noch drüber reden, was ich alles vergessen habe. Also habe ich jetzt mal die 8 Essentials genannt, weil mir scheint, ich habe da so ein bisschen mehr oder weniger willkürlich eine 8er Gruppierung rübergelegt. Hier stehen die ersten 4. Das erste, was also jeder braucht, ist was zu fressen, essen, trinken und so weiter. Das zweite, was ebenfalls jeder braucht, was man, wenn man ohne Geld leben will, sich frei produzieren müsste, ist so Kleidung und Schuhe. Das dritte, alles, was mit Wohnen zu tun hat, erstmal so der Bereich, man braucht eine Wohnung oder man braucht ein Haus. Und man braucht natürlich auch was drinnen, Einrichtungsgegenstände. Und da habe ich einen weiteren Punkt rausgemacht, weil da eine ganze Menge dran hängt. Das Haus muss auch irgendwie eingebettet sein in Versorgungsstrukturen. Also man braucht Strom im Haus, man braucht frisches Wasser, man braucht Abwasser, man braucht auch jemanden, also man braucht auch Müllabfuhrsysteme, braucht also eine ganze Reihe von Infrastruktureinrichtungen. Das ist ein Teil dessen, was wir alles frei produzieren müssten, wenn wir eine Alternative haben wollen zum Kapitalismus. Ein weiterer Punkt ist Kommunikation, also wesentliche Sachen dabei ist vielleicht auf jeden Fall Internet dann. Man muss irgendwie telefonieren können mit anderen und man braucht ein Postsystem, auch wenn das mittlerweile aber für Pakete zum Beispiel, das geht weder per Telefon noch per Internet. Also das sind wichtige Sachen zur Kommunikation. Und nicht nur Daten müssen sich bewegen können, sondern man selber muss auch mobil sein können. Genau, man braucht irgendeine Art von Transportationssystem für Menschen und auch für andere Güter, die anfallen. Ja, der siebte Punkt ist recht groß, den habe ich mal mit diesem englischen Oberbegriff Care, also im weiteren Sinne Betreuung bezeichnet. Also einmal fällt da sowas wie Körperpflege, dann sowas wie Gesundheitsversorgung drunter, dann auch, dass man sich um Kinder, ach so, ja, also Betreuung von Kindern, Altenversorgung, also alles, was so Pflege, Betreuung zu tun hat, auch irgendwie Versorgung in Notfällen, irgendwie Feuerwehr, ähnliches, Krankenhaus hatten wir schon unter Healthcare. Also das ist ein großer Begriff, wahrscheinlich auch noch, kann man alles Mögliche drunter gliedern, aber das sind so wichtige Sachen, die mir da eingefallen sind. Der achte Punkt ist auch recht groß, den habe ich mal großspurig Fun and Knowledge, also irgendwie Unterhaltung und Wissen könnte man es vielleicht nennen. Bei mir scheint, dass das beides zwar verschiedene Gebiete sind, die man aber nicht so sauber trennen kann. Also einmal, man will was lernen, dann irgendwie, man will aber auch Spiel und Spaß haben, irgendwie, man braucht auch sportliche Betätigung, man braucht verschiedene Arten von medialem Input, irgendwie Bücher, Musik, Fernsehen, irgendwelche Shows, man braucht Live-Events, man braucht irgendwelche Partys und also ganze soziale Kommunikation habe ich da mal drunter gruppiert. Man braucht auch sowas wie Kunst, aber das ist irgendwie alles ein großer, fundierter Bereich. Also wenn ich denke, was wollen wir eigentlich uns selber produzieren können, dann ich mir das also diese Gruppierung von 8 Gebieten mal ganz hilfreich ist, um so ein bisschen eine Perspektive zu kriegen, was wir uns da eigentlich vornehmen. Und wenn ich von hier Essentials rede, dann meine ich auch sowas wie nicht nur irgendwelche Infrastruktur zum Beispiel, sondern auch die Geräte, die man braucht, um es nutzen zu können. Also Internet nutzen wir nichts, wenn ich nicht auch einen Computer habe. Telefon brauche ich auch, um telefonieren zu können und sowas. Also auch das will man irgendwie letztlich frei produzieren können. Also das ist mir, ja, können wir erstmal überlegen. Das ist was mir so nur von der Gruppierung her erstmal ein bisschen ganz hilfreich erschien, um da so einen Überblick zu gewinnen, wo man sagt, das sind irgendwie vielleicht Schwerpunktbereiche, wo wir sehen können, dass wir uns darauf konzentrieren. Und dann gibt es wahrscheinlich noch alles, was für individuelle Leute wichtig ist. Aber Doch, das ist wichtig, weil also was mich jetzt schon ein bisschen verblüfft, du hast jetzt sehr schön die Consumer-Seite quasi aufgeführt, aber Produktionsmittel fehlen komplett. Naja, hier sind ja, wenn die Produktions-, also naja, die Essentials sind ja das, was du brauchst, um versorgt zu werden. Also das muss natürlich produziert werden, dafür brauchst du Produktionsmittel. Die Produktionsmittel sind eben Mittel. Die Produktionsmittel sind ja kein Selbstzweck. Genau, hier geht es sozusagen um die Zwecke. Produktionsmittel sind dann dafür notwendig. Aber klar, die notwendigen Produktionsmittel kommen hinzu. Gut, und jetzt irgendwie, wie man anfangen kann, also dass vieles von diesen 8 Essentials erstmal in weiter Ferne ist, dass wir uns also es relativ schwierig ist, im großen Stil irgendwie sich mit Häusern zu versorgen zum Beispiel oder mit einer umfassenden Krankenversorgung. Das ist klar, aber ich fand es mal als Zielvorstellung ganz nützlich und ein Teil dessen, aber nur ein Teil, und um mehr wird es dann vielleicht eher morgen gehen, wie man sowas machen könnte, das ist im weiteren Sinne das, was jetzt auch schon ein bisschen passiert, nämlich freies Design. Das ist also für viele von diesen Sachen hilfreich wäre, wenn es sowas wie Blueprints gibt, also sowas wie Bauanleitungen zum Beispiel, da gibt es schon freie Hardware-Projekte momentan, das ist halt oft so auf dieses Konzept von Designs und Bauanleitungen beschränkt. Und es gibt auch für anderes oft sowas wie Know-how, also wie organisiert man einfach gewisse Dinge, also wie zum Beispiel hier haben wir jetzt festgestellt für dieses Event, ja, man muss eigentlich wissen, wie viel man so einkaufen muss, also irgendwie also solches Know-how ist dann hilfreich, um sowas planen zu können oder eben, ja, aber dass vieles eben über den Bereich geht, der heute schon ganz gut in freier Produktion abdeckbar ist, nämlich Produktion von Wissen. Also wenn ich hier so Bauanleitungen, Designs, Know-how teile, freiteile mit anderen, dann ist damit erstmal noch nichts produziert, aber es ist zumindest schon mal eine wichtige Vorbedingung. Und ja, ich hatte da mal die Idee, haben wir auch ein bisschen auf Ökonux diskutiert, dass es eigentlich schon eine ganze Menge freie Designprojekte gibt und dass man einfach mal sammelt, was gibt es denn da so an Projekten und sowas wie ein Verzeichnis erstellt, wo alle diese Projekte sich registrieren können. Das hatte ich dann Free Design Directory genannt. Aber dann habe ich überlegt, dass es dann vielleicht so ein bisschen so zerfasert. Dann gibt es viele Projekte, die irgendwie durchaus Überschneidungspunkte haben, aber die Überschneidungspunkte kommen nicht so ganz raus. Und dieses hier, was ich jetzt Universal Production Set oder Upset abgekürzt nenne, was irgendwie netterweise auch so irgendwie aufgeregt oder aufregend oder sowas heißt. Und es geht halt auch dabei, ein bisschen hier die Produktion ein bisschen umzustellen, eine andere Basis zu bieten, also den ganzen Laden aufzuregen. Also dieses Upset von der Idee her, es ist so die Idee, sowas wie eine Integration von den verschiedenen freien Design-Projekten, die es schon gibt, zu machen und gleichzeitig auch so ein bisschen zu schauen, wo könnte man was Neues, also was brauchen wir eigentlich, wo könnte man neue Projekte anregen und so eine Art Meta-Projekt. Also wichtig ist, dass es ganz viele freie Design-Projekte gibt, also es gibt schon allerhand, dass man nicht versucht, die irgendwie zu ersetzen, alles nochmal neu anzufangen, sondern mehr so eine Meta- und vernetzende Perspektive, dass es einerseits einen Einstiegspunkt bietet für Leute, interessiert sind daran, wenn man eben materielle Produkte oder sowas wie gemeinsame Selbstversorgung auch bei sowas wie Kinderbetreuung oder Lernen, wie kann man sowas organisieren, dass da Wissensquellen, Designvorlagen, ähnliches frei verfügbar sind. Und da gibt es schon Ansätze, aber die Idee, es gibt für einige Gebiete gute Ansätze, die Idee wäre hier so ein bisschen da so einen Rahmen rüberzulegen, vielleicht auch, wenn man diese 8 Essentials als Perspektive hat, dass man so ein bisschen evaluieren kann, was haben wir eigentlich, was fehlt uns noch, stehen wir da immer so da. Und auch, dass man, das war so die Idee, dann habe ich mal versucht, ein bisschen zu überlegen, also ich sage gleich, also das freie Design, wie gesagt, das ist nur eines. Also wir werden auch morgen oder so wahrscheinlich dann uns noch über andere Dinge, über Design hinausgehend Gedanken machen, denn Design ist ja noch keine materielle Produktion, aber ohne dieses Wissen, ohne Baupläne und sowas kann man auch materielle Produktion nicht starten. Das hat man immer wieder gesagt, das muss zusammengehen. Wichtig ist also, wenn man so eine freie Wissensquelle machen will, von das Design sammelt, eines ist eben, dass sie wirklich frei sein sollte. Das heißt, ebenso wie bei freier Software, dass es da Standards der Freiheit gibt. Da gibt es auch schon alle möglichen Standards, also zum Beispiel für jede Art von Wissen, für jede Art von Information hat sich so im Internet die sogenannte Open Knowledge Definition ist da festgelegt worden von Leuten, denen das wichtig war. Und die legt im Wesentlichen dieselben Freiheiten fest, die es für freie Software gibt. Also diese 4 Freiheiten, jeder muss irgendwie dieses Wissen weitergeben können, jeder muss das Wissen sich anschauen können, auch selber erweitern und dann auch geänderte Versionen weitergeben können. Und ja, man soll es für alle Zwecke nutzen können, dass im Grunde sowas Ähnliches wie diese 4 Freiheiten von freier Software auch für andere Arten von Inhalten, Wissen definiert sind. Also wenn ein Projekt, sagen wir mal, Aufnahme finden sollte in dieses Upset, dann sollte es halt dieser Definition entsprechen. Ganz genauso bei Software, die muss eben freie Software sein. Und auch sonst, es gibt auch bei Standards sowas eben sowas wie ISO-Standards, da muss man eigentlich Geld für ausgeben, um an die ranzukommen. Es gibt aber auch offene und freie Standards, wo die Idee ist, dass diese Freiheiten, also erstens ist ja wohl wichtig, dass sie nicht von Firmen einfach im Alleingang weiterentwickelt werden können, dass man hier so gewisse Standards hat und nach Möglichkeit auch, dass die Datenformate Babylon frei zugänglich sind und nicht man dann ein bestimmtes Programm überhaupt erst kaufen müsste, um die Daten aufmachen zu können, dann nützt einem diese Freiheit nichts. Wenn man sowas machen will, das ist, denke ich, ein Prinzip. Das zweite ist Modularität. Das ist, glaube ich, weil wir immer wieder gefragt haben, wie macht man denn eigentlich diese Projekte, sind doch alle so groß und umfangreich. Und ich glaube halt, um wirklich den Einstieg zu erleichtern, ist es wichtig, Modularität zu favorisieren. Das hat auch jedes Projekt nicht immer seine eigenen Komponenten komplett selber definiert und es aber keine Interoperabilität gibt, sondern dass man versucht, es auch indem man das hier sammelt und dann sagt, okay, hier ist schon was da, hier könnt ihr weitermachen, sodass einzelne Bestandteile, wenn man Elektronik braucht oder wenn man irgendwelche andere Art von bestimmten Komponenten braucht, um Maschinen zu bauen, sowas wie Motoren. Also da gibt es für so Komponenten gibt es oft schon freie Designprojekte, dass man sagt, wir sehen mal an, was an Komponenten da sind. Wir versuchen dann, ob man die so ausweiten kann, dass sie eben mehr Bedürfnissen entsprechen, dass man da möglichst neue Projekte, die was Neues machen wollen, dann immer möglichst viel von dem, was schon da ist, sinnvoll nutzen können. Dass eben Modularität in den Komponenten, Modularität in den Prozessen, dass man versucht, ja, wir können wahrscheinlich in vielem aufeinander aufbauen. Und zur Zwischenfrage, Free File Formats, hast du zum Beispiel kein PDF benutzen? Ich glaube, dass PDF ein freies File-Format ist, weil es eben frei im Internet, also die Definition ist offen verfügbar und das kann jeder implementieren. Also das ist also es muss nicht frei veränderbar sein, weil PDF kann ja jemand anders nicht verändern, das kann ich ja nur selber verändern. Ja, also bei sowas wie Standards und Dateiformaten ist es dann nicht so unbedingt wichtig, diese Veränderbarkeit, sondern eben, dass es offen definiert ist, dass also jeder Programmer, denn wenn jeder sein eigenes PDF hat, dann würde es ja auch niemand mehr nutzen, also das ist in dem Fall gar nicht so unbedingt so hilfreich. Das ist eine andere Standards, die da wichtig sind, nämlich, dass es halt offen dokumentiert ist und dass es keine Beschränkung gibt, dass man es nicht implementiert, dass es bestimmte Leute nicht implementieren dürfen oder so. Das ist für Formate eher wichtig. Ja, und sonst, also was wollen wir machen? Auch da ist, glaube ich, ohne zu sagen, wir schließen irgendwas aus, wäre das erstmal von der Leitidee, dass wir sagen, wir versuchen uns auf Designs, auf Produktionsweisen zu fokussieren, wo eben die Eintrittsbarrieren niedrig sind, wo man nicht erstmal unheimlich teure Produktionsmittel braucht oder irgendwie besonders seltene Kenntnisse, sondern die nach Möglichkeit von vielen genutzt werden können, ohne ja, dass sie eben erstmal so große Vorleistungen leisten müssten. Also das ist natürlich nur so als Leitidee, was favorisiert man eigentlich, was will man eher auf, was will man gerne haben. Auch so dieses, also affordable, also man sollte sich leisten können, möglichst viele Leute. Auch sowas wie Verantwortung, also ich hatte von irgendjemandem diesen Begriff verantwortliches Design, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch, müsste man noch einen besseren Begriff finden. Also einerseits das möglichst Umwelt, dann ja, aber für Design sind nicht nur Menschen, also ja, muss man nochmal drüber nachdenken, aber da kommt so eine ganze Reihe hinein. Also einmal, dass die Umwelt nicht allzu sehr dadurch belastet wird, dass es sustainable, also dauerhaft ist, dass es auch irgendwie so behindertenfreundlich ist, dass es also keine möglichst nicht nur für bestimmte Leute geeignet ist und die Hürden nicht so groß sind, dass auch irgendwie Kinder damit klarkommen, nicht dadurch gefährdet werden. Auch sonst, dass es einfach zu benutzen ist und möglichst auch, das geht auch wieder in diese Richtung der Modularität, dass man schaut, ja, wir favorisieren irgendwie Systeme und Lösungen, die relativ einfach zu reparieren sind oder zu ersetzen sind, wenn was kaputt geht, sei es durch Modularität, sei es durch einfaches Design gegenüber solchen, die sehr komplex und sehr fragil sind. Also dieses hier, das sind immer nur so Leitlinien, also das ist jetzt nicht wie diese Freiheit ein absolutes Kriterium, aber eben Leitlinien. Was möchte man gerne eigentlich haben in erster Linie, was es als freies Design gibt? Also das würde halt zum Beispiel auch heißen, meiner Ansicht nach, dass irgendwie so Auto, ein Projekt, das Auto, irgendwie es gibt zwei freie Projekte, die Autos produzieren wollen. Und Autos sind aber weder allzu umweltfreundlich, auch wenn die das so ein bisschen versuchen. Und diese Eintrittsbarrieren, bis man ein freies Auto produzieren kann, die sind eben sehr hoch. Dass man dann sagt, ja, wir schauen eher nach Lösungen, wenn es um Mobilität geht, zum Beispiel eins dieser Essentials, nach Lösungen, die also weniger aufwendig sind, sei es dann über einfachere Lösungen wie die Fahrräder oder eben sowas, was dann, wenn schon sowas wie Autoverkehr, dann irgendwie vielleicht eine kollektive Lösung, dass man dann so ein busbasiertes System oder sowas favorisieren könnte, so kleinen Busse, wo sich Leute zusammentun. Dass man versucht, für die Einzelnen irgendwie nicht gar so hohe Barrieren zu haben, ob man das andere Projekte da natürlich nicht ausschließen sollte, aber so ein bisschen von der Leitidee. Und ein weiteres, wiederum so Abgrenzungskriterium, ist, dass man sagen sollte, ja, die Projekte, diese freien Design-Projekte, sollten aber keinen Schaden einrichten. Also das, was in erster Linie darauf angelegt sind, Dinge Menschen zu schädigen, wie zum Beispiel Waffen, sollte also nicht in so einer freien Design-Sammlung sammeln, landen, weil anderen zu schaden ist erstmal nicht unser Zweck. Und ebenso, auch wenn der Schaden jetzt nicht intendiert ist, sozusagen die eigentliche Funktion, sondern der Schaden irgendwie so, aber ein großer Schaden als Nebeneffekt resultieren könnte, wie sowas wie Atomenergie, auch das ist was, das irgendwie in eine freie Designsammlung oder in so diese freie Designsammlung nicht gehört, weil wir wollen halt keinen Schaden anrichten, auch nicht versehentlich. Ich glaube, das ist dieser Vortrag, also das können wir mal überlegen. Ich sehe halt so eine Sammlung, die freies Design ermöglicht und auch sowas in der Integration versucht. Das ist jetzt ein Teil einer Lösung, denke ich, um eben über diese so ein Teil des Punkts zwischen materieller Produktion und zwischen Wissensproduktion. Es ist erstmal Wissensproduktion, aber es ist eben Wissensproduktion, die materielle Produktion erleichtert. Ich werde dann morgen noch drüber reden, wie man auch materielle Produktion direkt vielleicht, was man da machen kann. Aber das hier, denke ich, wäre, glaube ich, gleich aber ein hilfreicher Schritt, eine hilfreiche Initiative, um da so ein bisschen das zu sammeln, was es schon gibt und irgendwie neue Projekte in diesem Bereich zu ermutigen. Ja. Damit wäre dann dieser Vortrag hier am Ende und können wir hören, wie er das geht. Gibt es solche Sammlungen nicht schon? Also es gibt eine zum Beispiel, es gibt glaube ich keine Sammlung, die diesen Anforderungen entspricht. Also es gibt irgendwie so die Apropedia, das ist sowas wie die Wikipedia, aber für sogenanntes Appropriate Design. Also das ist so, da geht es aber so ein bisschen so ähnlich wie hier Affordable. Also was die so machen, ist so ziemlich Low-Cost-Lösungen, sagen wir mal, um was oft so ein bisschen Schwerpunkt irgendwie dritte Welt so Notversorgung, also sowas. Da sind sie, glaube ich, auch eine sehr gute Ressource, auch eine, die ich hier auf jeden Fall als wichtigen Bestandteil sehen würde. Aber, und da gibt es also, wo man relativ wenig Technologie braucht, aber halt, sagen wir mal, so komplexe Lösungen wie eben, ja, Hardware-Projekte und sowas, und die sind da dann eher nicht drin. Und da gibt es wieder andere Projekte, aber die sind nicht so richtig vernetzt. Also ich glaube, es gibt momentan nichts. Es gab mal so einen Versuch, so ein Verzeichnis zu machen, wie ich es darüber nachgedacht hatte, Designforge, aber die ist irgendwie verschwunden und ich glaube, da gibt es seitdem nichts so richtig Neues. Es gab doch von dem einen, der in Wien auf der Ökonomskonferenz war. Ja, genau, das war dieses Designforge, das gibt es aber nicht mehr. Irgendwie hat er die Datenbank zerschossen und hatte keine Backups. Ich habe auch von dem schon nichts mehr gehört. Ja, also das war irgendwie. Und hier ist ja auch, ich glaube halt, das Problem bei freiem Design ist ganz kurz, ja, ist, dass man. Wenn man einfach nur sammelt, dann wäre das halt sehr, sehr, sehr, sehr breit, weil im Grunde alles ist Design, was nicht nur Information ist. Hier war eben schon die Idee, so ein bisschen Gliederung, Motivation reinzubringen und nicht einfach nur eine blinde Sammlung. Und da habe ich jetzt bislang nichts gesehen, deswegen denke ich, dass es nützlich wäre, sowas anzufangen. Jetzt, ich meine, du hast in deinen, also vor allen Dingen bei diesen Responsible Design Principles, hast du ja praktisch so die Wunschliste der grünen, alternativ-anarchistischen Linken mit reingeschrieben. Warum denkst du, dass so eine doch mehr oder weniger ideologisch gefärbte Wunschliste da irgendwie sinnvoll ist? Also würdest du, naja, also zum Beispiel, also vielleicht der erste alle, Punkt also ist natürlich Öko, aber also gerade der letzte Punkt, das ist auch irgendwie nice to have, mehr oder weniger child-friendly genauso. Naja, Gott, was willst du denn in einem Industriekomplex, warum muss das child-friendly sein, bitteschön? Na, hier geht es ja jetzt auch wieder dann, wenn, das ist natürlich immer im Maße dessen, was Sinn macht. Also ich habe schon gesagt, dieses hier ist mehr eine Perspektivenorientierung. Also da geht es dann ja einerseits schon um die Endprodukte, dass man sagt, in der Fabrik ist das egal, an dieser Stelle ist ein anderer Punkt. Aber das ist ja schon erstmal eine perspektivische Aussicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht so also, tatsächlich gibt es auch diese. Ja, aber man muss es halt einfach mit reinpacken, um das zu vermeiden kann. Also ich sag mal, das ist ja das Schöne an freier Software, dass die eben nicht auf Ideologie basiert. Ja, sondern das ist doch keine Ideologie. Ich meine, also es ist nur mal besser, wenn man, keine Ahnung, Spielzeug macht, was nicht mit giftigen Farben hergestellt ist. Also ich meine. beim Spielzeug würde ich da eventuell zustimmen, nur in dieser Allgemeinheit, das ist reine Ideologie. Ja, stimmt, würde ich auch so sagen. Weil es gibt ja auch schon natürlich zum Beispiel Intellectual Property, also Bibliotheken für PGAs, wo man sich eben seine Hardware selber zusammenstellen kann. Das gibt es ja. Das ist aber nicht eben so in der Form deklariert. Das würde ich halt auch als Teil. Also ich wüsste auch nicht, dass es jetzt diesen Prinzipien wieder, also ich glaube nicht, dass es diesen Prinzipien widerspricht. Also das würde ich auch als Teil eines solchen. Zum Beispiel die Open Craft-Projekte, würdest du sagen, gehören da nicht rein. Würden auch reingehören, ja, auf jeden Fall. Aber die sind bestimmt nicht eco-friendly, oder? Also diese Open Craft-Projekte, die haben ja durchaus ähnliche. Also die haben ja selber. Also gibt es zumindest dieses. Ich glaube, beide haben durchaus Setzen auf Elektrizität und so. Also die haben selber diesen Anspruch. Wie ist mit Gentechnik? Nein, das glaube ich. Also das ist halt genau das, was ich bei der freien Software halt auch sehe. Da gibt es so ein paar Linke, die sagen, ja, wir müssen die Lizenzen aber so machen, dass die freie Software in ganz bestimmten Bereichen, die wir jetzt gerade nicht mögen, nicht eingesetzt werden darf. Aber es geht hier doch nicht um Lizenzen, sondern darum, was ich speziell sammle. Also ich würde natürlich, klar, es ist halt eine ideologische Datenbank. Also würdest du jetzt, wenn du eine Sammlung freier Software machst, dann würdest du auch jetzt nicht speziell die Panzersteuerungssoftware sammeln, oder? Also es soll ja nicht mal nur eine Sammlung sein, sondern auch so ein bisschen eine perspektivische Ausrichtung. Ja, das finde ich halt schwierig. So wie das GNU-Projekt sagt, wir wollten die und die Software haben, auch da geht es also nicht um Ideologie, da gibt es eine gewisse Zielstellung, die dahinter. Aber das GNU-Projekt ist gerade ideologiefrei. Weil die sagen, jeder kann diese Software nutzen, auch an der Pershing. Ja, das ist schon entscheidend. Ja, aber wegen der Freiheit. Das ist auch eine Ideologie. Ah, Leute. Wortmeldungen da noch irgendwie machen und Bild oder so? Ja, also, ich finde es wichtig, dass da sozusagen neben der Freiheit noch so ein paar andere Standards eingezogen werden. Ich kann mich erinnern an eine Episode, da haben wir mit einem der bekanntesten Programmierer in Lateinamerika, ich habe überhaupt keine Ahnung von Technik und Programmieren und so, also ein öffentliches Event gemacht und haben eben diese Leute, die sich um die Biodiversität kümmern, also die eher gegen Gentechnik einsetzt in der Landwirtschaft sind und mit diesen Programmierern da halt eine Debatte gehabt und er war dann der Meinung, also dass er sozusagen das tendenziell technikfeindlich findet und dass man doch auch mal versuchen könnte, in diesem Ökobereich nicht immer irgendwie gegen was zu sein, sondern eben seine eigenen Geschichten zu strukturieren, so wie das die freie Software auch gemacht hat. Und man könnte ja sozusagen so bessere gentechnische Manipulation auf den Markt werfen. Und also diese Diskussion hat es in der Tat nur einmal gegeben, ne? Weil diese sozusagen Nichtrückholbarkeit im Bereich natürlicher Ressourcen eben doch was anderes ist, als ein Bug fixieren und irgendwie wieder aus der Welt schaffen. Und ich finde, dass das sozusagen notwendig ist, habe ich ja heute auch schon mal gesagt, sozusagen, wo ist so die normative Ebene, die bestimmte Dinge wie Menschenrechtsverletzungen sozusagen bei solchen Geschichten außen vor lässt. Also dass du immer mitdenkst, wenn du was designst, für wen und zu welchem Zweck tue ich das? Und wie kannst du dieses für wen und für welchen Zweck entwickle ich so ein Design-Set sozusagen ein Stück mit reinschreiben? Also dass wenigstens die Intention, dass das so geschrieben ist, dass die Intention da drin, dass du gezwungen bist, die Intention da drin öffentlich zu machen. Also die Normativität hier ist ja auch ganz genau, weich, also denn es ist ja nicht, ich finde es eigentlich liest ja niemand aus. Das ist also ja nur freie Software eingebaut gewesen, wäre von Anfang an. Wenn das eine GPL drin steht, dann hätte es die nie gegeben. Stefan, sowas steht nicht in Lizenzen. Also für die freie, wenn man sowas, es gibt ja schon freie Hardware, also Definition von freier Hardware, von freien Produkten. Da würde ich dir völlig zustimmen, dass solche Kriterien, also da gehört nur dieses erste Kriterium, nämlich meiner Ansicht, also ja. Nämlich dieses Freedom-Kriterium rein. Also das andere ist ja auch schwach. Also was nicht modular ist, kann ja auch sehr gut in die Sammlung passen, wenn es halt besser ist als die anderen Lösungen. Also vielleicht um es mal deutlich zu machen. Diese anderen Prinzipien sind kein Teil von irgendeiner wie auch immer gerade Definition, sondern die sind Zielüberlegungen für ein konkretes Projekt, nämlich dieses Meta-Projekt, was eine bestimmte Art von freien Designs, die eben auch nützlich sind für uns, um uns die Dinge zu produzieren, die wir gerne haben wollen, zu produzieren. Und da ist einfach sowas wie dass es eben auch gut mit Kindern zusammen, gut von Kindern mit Kindern in Haushalt mit Kindern benutzbar ist, dass es auch von Behinderten benutzbar sind, die sind einfach wichtig, weil man sich sonst mehr Arbeit macht. Dann braucht man immer für diese Spezialfälle, bräuchte man dann wieder andere Lösungen. Also deswegen, wenn man gleich alles mit einem und demselben Design abdecken kann, dann ist das auch im Sinne dessen, dass man schaut, ja, wir fangen an, wo können wir Lösungen machen, die vielen Leuten helfen, hilft das einem erstmal mehr. Also ich würde sagen, es ist einfach konsequent zu sagen, wenn ich, wenn ich in dem Bereich, wovon ich weg will, was wir gestern Abend hatten, eine Ideologie einbaut, und das ist ganz klar, die marxistische Ideologie, die aber reinschwingt, zum Beispiel Begriff der Produktionsweise, kommt so in der normalen Volkswirtschaft nicht vor. Dann wundert es mich auch nicht, dass man in der Zielsetzung, also es wundert mich auch nicht und es ist auch nicht schlimm, ja, in der Zielsetzung dann eben auch vielleicht eine ökologische Ideologie mit drin hat. Ja, dann kommt etwas anderes damit rein. Aber auf jeden Fall, wenn jemand sich ein allgemeines Konzept überlegt und ich mir was machen würde, hätte ich auch mal eine Ideologie mit drin. Ich hätte vielleicht nicht, wovon will ich weg? Ich würde vielleicht eine andere Ideologie anwenden. Und ich hätte auch eine andere, aber ich hätte auch mal eine Ideologie mit drin. Also ich hatte mich vorhin schon gesagt. Also zuerst mal müsste man mal klar machen, also müsste man den Begriff Ideologie klar kriegen. Also normalerweise wird Ideologie völlig anders benutzt, nämlich dahingehend, dass irgendetwas, zum Beispiel von irgendetwas die Grundlagen nicht offengelegt werden und auf irgendeiner Basis sozusagen diskutiert wird, die nicht angreifbar ist. Also so, das sind normalerweise Ideologien, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Marxismus, Leninismus in seinen härteren Formen oder eben so, wie es in der DDR praktiziert wurde. Das war dann wahrscheinlich so, dass eben bestimmte Grundlagen nicht in Frage gestellt wurden, aber auch nicht offengelegt wurden. Hier ist es, und oder auch wir haben heute auch eine Ideologie des Kapitalismus, ganz klar. Also es gibt bestimmte Grundpunkte, über die man eben nicht reden darf, sozusagen öffentlich. Genau. Und das ist eine Ideologie. Das ist aber keine Ideologie, sondern das sind sowas wie Richtlinien. Und nur noch ganz kurz dazu, also Richtlinien, aber die mir auch aus sozusagen nicht jetzt deshalb einfach draufgepackt sein. Das meinst du, glaube ich, dass man sozusagen etwas nimmt und packt dann einfach ein paar persönlich beliebte Prinzipien drauf. Das ist keine Ideologie, überhaupt nicht. Aber es wäre sozusagen etwas, dass man jetzt noch sagt, das und das möchte ich noch gerne, das packe ich drauf. Und da würde ich sozusagen argumentieren, dass es natürlich ein Stück weit so ist. Also, aber das ist, dass diese Prinzipien sich doch relativ schlüssig aus dem Grundgedanken der Peer-Ökonomie und auch dieser Freedom ergeben. Weil nehmen wir mal so etwas wie eben Modularity Principle ist klar. Also wenn du halt nicht modular arbeitest, das bildet sich ja in der freien Software schon raus, dann kommst du nicht weiter. Affordable Design ist sowas Ähnliches sozusagen. Also irgendwo, dann, wenn du halt Luxusprodukte da drin hast, dann funktioniert es einfach nicht. Also es ist sozusagen, scheint mir einfach konsequent zu sein, so wird man gucken müssen, wie kann überhaupt die Peer-Ökonomie funktionieren. Also es ist nicht was, was man braucht. Und das kommt nur noch das allerletzte Prinzip. Also wenn man sozusagen Freiheit hat und so, hast du was wie dieses Don't-Do-Harm-Prinzip nicht drin, dann könnte da ja jeder, sagen wir mal, eine Sache reinstellen, die eben extrem gefährlich ist. Und das ist eben sozusagen dann auch eine Freiheitsdefinition, die nicht funktioniert. Denn wenn du eine Freiheit hast und dann sozusagen mit dieser Freiheit ermöglicht, dass der Nachbar dich noch besser umbringen kann, als er es vielleicht jetzt schon kann, weil er sich halt eine Bombe zum Beispiel perfekt selbst zusammenbauen kann. Und du weißt auch vielleicht, dass es halt Fanatiker gibt, die das auch machen. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Also sozusagen, das heißt, deshalb ist also sozusagen diese Art von Freiheit sozusagen, bei der man dafür sorgt, dass man dann nicht erst recht umgebracht wird oder andere, das ist irgendwie auch nur eine konsequente Erweiterung und keine Einschränkung von Freiheit. Und gerade dieser Punkt ist schon aus dem ganz pragmatischen Punkt wichtig, dass man sich da halt sonst, wenn man die nicht hätte, irgendwie eine sehr große, sagen wir mal, Angriffsfläche erstens von Gegnern sowieso und zweitens ganz wichtig vom rechtlichen System, wenn du der Meinung bist, ich will aber, dass wir irgendwie hier Atomtechnologie als freies Design veröffentlichen, dann wirst du gleich merken, ob du also dann stellst du dein Projekt ganz unnötig in Gefahr, auch in die Gefahr verboten zu werden, obwohl du es ja gar nicht willst. Also das macht gar keinen Sinn, das ist also irgendwie was zu unterstützen, sich sozusagen für etwas zu opfern, was man ja überhaupt nicht will. Also von daher ist es einfach, man will es erstens nicht, zweitens macht es aus pragmatischen Gründen Sinn, sich hier so eine Beschränkung aufzunehmen. Mann, würde ich immer nicht sagen, sondern du willst es nicht, aber sag mal, wenn das so explizit ausschließt, dann wirst du angegriffen werden. Ja, also guck doch mal in der freien Software, wo du wirklich, wenn du mal dann die ideologische Seite von den Akteuren anguckst, eine ziemliche Bandbreite hast, ja, und dann wirst du angegriffen werden, und zwar zu Recht. Also wenn du auf Grundlage von solcher Sachen, von solchen Dingen eine Sache ausschließt, aber mach einfach, also wenn wir mal sehen, was da rauskommt. Also tut schon alles so, als wäre das irgendwie so ein toller, klasse Vorschlag, wo man nur noch die Details irgendwie diskutieren müsste. Und mir kommt das irgendwie ein bisschen komisch vor, dass irgendwie man einerseits sowieso ambitionierte Vorstellungen hat, die ganze Wirtschaft umzukrempeln und die Gesellschaft, und dann auf der anderen Seite dann halt irgendwie so ein Vorschlag, so ein bürokratischer Vorschlag vorkommt, da irgendwie den Prinzipien oder Paradigmen, die dieser neuen Gesellschaft geschuldet sind, irgendwie gar nicht entspricht. Also wessen Selbstentfaltung zum Beispiel ist das geschuldet, hier diese ganzen Sachen aufzuschreiben oder das zu machen? Und wer hat da einfach Lust drauf, auf sowas? Wer hat Lust, eine Enzyklopädie zu schreiben? Naja, schreibt ja keiner. Vielleicht nicht unbedingt geeignet für den Präsidenten der NRA. Genau. Für die meisten anderen Leute schon. Ich wollte nur noch sagen, also dieses freie Software ist eben nicht nur GPL, sondern da gehört auch sowas wie eine Hackerethik dazu. Und eine Kultur und so. Und die beinhaltet durchaus auch solche Werte. Also ich finde das zu sagen... Eric S. Raymond hat solche Werte? Na, jetzt vielleicht nicht genau diese, aber bist du immer so destruktiv? Das hat nichts mit destruktiv zu tun, ich habe einen anderen Ansatz. Gut, auf mich wirkst das du das. Dann nimmst du als Rücken. Also Eric S. Raymond zum Beispiel würde in der Software, der würde jetzt auch nicht anfangen und Viren programmieren und die irgendwie als freie Software verbreiten. Oder er würde nicht anfangen, irgendwie private Daten rumzuschicken oder sowas. Das sind auch alles Sachen, die nicht direkt aus der GPL hervorgehen. Ja, und die einfach ethische Prinzipien sind, die eine Hacker-Community hat und schon länger als es die GPL gibt. Und ich finde, das ist auf derselben Ebene, dass man als Designer eben sagt, okay, wir wollen keine Waffen bauen. Das finde ich völlig in Ordnung. Also ich glaube auch zusätzlich noch, also es ist halt jede Szene hat so ein bisschen auch ihre eigenen Vorstellungen, auch ihre eigenen Wertvorstellungen. Und dass sie ist jetzt schon nicht irgendwie frei aus der Luft gegriffen, sondern ich habe mir 5 Minuten überlegt, was will ich, habe ich natürlich auch, aber ich habe schon auch immer mich umgeguckt in dieser Szene. Es gibt halt schon so eine Szene an freien Designprojekten. Und da sind diese Vorstellungen, die schon immer wieder vorkommen. Also gerade dieses, ja, Modularität, also das macht einfach Sinn, eben so, dass es, man will ja nicht freies Design, aber super teure Materialien. Also auch dieser Grundsatz, dass man so in diese Richtung einfacher Materialien geht an und so weiter. Also auch ein bisschen noch diese niedrigen Einstiegshürden oder eben sowas wie verantwortungsvoll, dass es eben, also auch alle diese Projekte, das freie Autoprojekt, sich eben um die Umwelt Gedanken macht. Das ist bei all diesen Projekten, oder fast, ich glaube sogar bei allen, also ich würde sagen, das, was ich hier festhalte, ist im Grunde schon so ein bisschen das, was in dieser Szene durchaus üblich ist. Genau wie es eben in der freien Software-Szene zum Beispiel diese Ideologie oder diese Wertvorstellung gab, ja, man sollte einen Computer haben, der komplett mit freier Software läuft, wo wir also auch alles, was irgendwie man zu Hause braucht, möglicherweise möglichst haben sollen. Aber eben sowas wie die Steuerung jetzt fürs Kernkraftwerk, die war erstmal nicht Fokus. Also da hat sich das Projekt nicht gesagt, wir wollen sowas haben, sondern wir wollen die Software, die wir brauchen. Und das sind so die perspektivischen Ausrichtungen und um sowas geht es hier auch. Was mich noch interessieren würde, ist, wie du dir das eigentlich in der technischen Umsetzung vorstellst. Einfach als Linksammlung oder als... ein gemeinsames Protokoll oder? Also Überlegungen dazu erstmal mal anzufangen, weil es relativ einfach ist und dann kann man sehen, also anzufangen mit einem Wiki, eben wie diese Apropedia, ein Wiki ist, wo man teilweise in Form einer Linksammlung ist, eben wenn man im Grunde nur bestehende Projekte, sagen wir mal, eben in Qualink integriert, dass wir sagen, die decken einen bestimmten Bereich ab, den wir gut finden. Und dass aber natürlich auch die Möglichkeit bestehen sollte, da innerhalb des Wikis selber dann bestimmte freie Designs zu veröffentlichen, weiter zu entwickeln, dass man also sowohl eine Metakomponente hat, dass man auf andere Projekte verlinkt, als auch diese Komponente wie Apropedia oder so, dass es dort direkt Wissen dokumentiert wird. Apropedia. Apropedia, genau. Also das ist so eine Low-Tech-Lösung, also da kann man dann mit anfangen und dann sehen, ob man dann noch das Beste braucht. Vielleicht auch ein bisschen Unterstützung, also wie eben, also Strukturierungshilfen und so weiter, aber erstmal relativ einfach von der Lösung, die man dann ändert. Also für sowas, wie was ich vorher überlegt hatte, eben dieses Free Design der Theorie, was dann eben offener wäre, dass einfach jeder reinkommt, das wäre dann eher einfach eine Datenbank gewesen. Weil hier ist es ja dann schon ein bisschen strukturierter, da ist es also mit einer Datenbank nicht getan, sondern man braucht irgendwie immer so ein integrierendes Element und dafür ist es vielleicht irgendwie ganz gut. Im Übrigen, Stefan, zu deinen Bedenken, also wenn wirklich sich heute ein Großteil der Community damit Probleme hat und lieber was ganz anderes hätte ohne diese Prinzipien, dann wird das ja auch ganz einfach gehen, weil dann wird das Projekt halt geforkt. Also das ist bei solchen Prinzipien halt immer möglich. Also wenn diese, bei solchen Projekten, wenn die Prinzipien nicht einflussfähig sind, dann wird das halt ein Projekt mit anderen Prinzipien entstehen. Die anderen Prinzipien finde ich ja gut, weil die entspringen der Sachlogik. Ja. Aber welche sind die, also welche sind... Ja, das Responsible Design im Wesentlichen. Das Einzige, ja. Aber wäre denn nicht die Sachlogik zu sagen, das hat sozusagen eine gewisse Logik, dass wir uns darum kümmern müssen, dass die Grundlagen, überhaupt Produktionsmittel zu erhalten, stehen bleiben? Also was weiß ich, wenn du halt sagst, also es gibt keine Verantwortungsethik im sozialen und im ökologischen Sinne, dann kannst du auch sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, was mit den Produktionsmitteln passiert. Das ist ja dasselbe. Darum geht es mir jetzt erstmal nicht, sondern wichtig ist für mich erstmal, dass es hier eine neue Produktionsweise gibt und die ist erstmal jenseits von solchen Ideologien. Also das sieht man an freier Software halt sehr schön, ja, dass die erstmal jenseits von Ideologien ist und dann gibt es auf deren Grundlage, kann man sich dann wieder sowas überlegen, aber ich glaube, andersrum... Meine Frage an dich ist, was ist daran Ideologie, dass du sagst, ich möchte mir meine Produktionsmittel erhalten? Also das ist das. Ich verstehe nicht, warum du den Ideologievorwurf machst. Also weil ich ihn unangemessen finde. Also ich finde Ideologie an der Stelle, also die jetzt jenseits, also das, was sachlogisch begründet ist, sage ich jetzt keine Ideologie, aber das hier ist Ideologie und ich sehe nicht, wo du dir die Produktionsgrundlagen vernichtest, wenn du zum Beispiel Accessible nicht einhältst. Und gerade Accessible ist ein Punkt, was eben mit Affordable sich heftig beißt und ich finde ich selber gerade erfahrbar. Aber ja, diese also, Punkte ja, sind jetzt ja auch... Sag mit meinem Antwort. Du hast nicht was gefragt. Ja, ich verstehe. Naja, Stefan, aber wenn sich beides unter einen Hut bringen lässt, ohne weiteres, sollte man es dann nicht machen? Ja, aber es ist halt nur nice to have. Ja, es ist ja auch nur nice to have. Es gibt nur vieles, was nice to have ist. Es ist hier ja auch nur nice to have. Also vielleicht sollte man das noch klarer trennen, das hatte ich. Also, ja, also dieses Freedom-Prinzip ist halt schon was Essentielles. Die anderen sind nicht... Ja, und das, genau, dieses ist auch, denke ich, essentiell einfach aus Gründen dessen wie Wikipedia. Wir wollen halt keinen Vandalismus. Vandalismus wird weggemacht, sowas wird auch, also in diesem Fall halt wieder gelöscht. Also diese zwei Prinzipien, denke ich, das eine, weil es einfach man sonst Probleme kriegt, das andere, weil es irgendwie für die ganze Kultur, auf der das basiert, essentiell ist. Die müssen sein, die anderen sind mehr irgendwie, das ist kein Ausgleich, also das ist mehr ein Präferenzkriterium, aber nicht, dass da irgendjemand deswegen rausfliegt. Oder so. Ein Sternchen. Das ist was anderes, also das muss man noch trennen, das ist schon gut ein, also macht Sinn, das zu trennen. Aber nochmal, auch in der freien Software-Community ist sowas wie Accessibility ist doch ein Standard. Alle schreien auf, wenn jemand irgendwie Flash-Webseiten macht, weil dann man sie nicht mehr mit anderen Devices lesen kann, weil die Blinde nicht mehr lesen können und so weiter. Das ist so ein allgemein geteilter Wert. Ja? Und natürlich kann ich auch eine freie Software machen, die auf Flash basiert oder so, aber das ist nicht Teil dieser Kultur. Aber das ist trotzdem noch mal was anderes, wenn ich das verbindlich vorschreibe. Ja, das war auch nicht gemeint. Also wie gesagt, das war einfach ein Missverständnis. Okay, gut. Vielleicht kann man es auf der Basis einfach einigen. Hm. Boah, jetzt habe ich noch nicht verstanden, wieso weiß Accessible mit Affordable? Also wieso ist das eine zugänglich, Widerspruch dazu, dass es, dass man es sich leisten kann? Weil... Also ich erlebe es gerade bei den Kunden, mit denen ich gerade arbeite, da ist halt auch Barrierefreiheit ein wichtiges Thema und es ist ständig das Problem, dass das die Entwicklung, Softwareentwicklung teurer macht. Ja, weil du musst ständig damit rechnen, es könnte auch ein Blinder irgendwie das dann umgehen wollen, ja, und ja, und das macht es aufwendig, das macht es eindeutig aufwendig. Du kannst bestimmte Technologien nicht verwenden, also Agents beispielsweise aber wie Benny schon meinte, also bei freier Software ist das ja trotzdem meist der Fall, also auch wenn es irgendwie nach den üblichen Firmenstandards die Produktion teurer macht, bei freier Software scheint ja irgendwie die Bereitschaft zu sein, diesen Zusatzaufwand eben in Kauf zu nehmen, also das sind wieder andere Kriterien, nach denen es durchaus heute schon ganz gut funktioniert. Also ich hatte auch mir immer den Eindruck, dass es eben, also jetzt zum Beispiel bei Affordable, also auch von dem, was ich von der Community kenne, das ist eben nicht sozusagen affordable um jeden Preis ist. Das wäre ja sozusagen der Kapitalismus auch. Also da, wo du eben unter einen bestimmten Standard gehen musst mit dem Preis unter Umständen, um konkurrenzfähig zu sein, sondern dass es eben darum geht sozusagen, affordable ist einfach, das ist so ein Kriterium, was man im Hinterkopf hat. Ne? Also was man irgendwo gerne möchte. Also man wird zum Beispiel keinen Tisch aus Mahagoni-Holz nehmen, mit irgendwelchen Intarsien herstellen, nur weil das so schick ist. Das ist ja eine Tradition, die aus dem Statussymbolbereich, sagen wir mal, kommt, dass ich etwas absichtlich aufwendig mache. Sehr, also zum Beispiel die Autos, die wir heute haben, sind auch sehr viele. Da wird dann damit angegeben, geradezu, dass in dem Auto 27 verschiedene Computer bis hin zur Lichtsteuerung enthalten sind. Und so etwas würde man dort natürlich vermeiden versuchen, weil es unnötig aufwendig und teuer macht. Aber der Punkt ist unnötig. So, ne? Also sowas wie eben, ich meine, bei deinen Kunden ist das, hat das vielleicht irgendwelche Konkurrenzgründe, aber die würden ja dann weg. Nee, ich meine, wenn er es nicht machen will, wenn er damit Probleme hat. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben. Dass er es nicht macht. Also das macht, dass er barrierefrei sein muss. Ja, ja, aber genau das fördert, dann kann er es ja auch machen. Also es ging ja darum, wieso da ein Konflikt sein muss. Ich sehe da keinen Konflikt. Also, weil das ist eine sinnvolle Sache, dann sehe ich da überhaupt keinen Konflikt mit dem Affordable Design Prinzip, so wie ich es verstehe. Weil der Konflikt würde auch erst auftreten, wenn man irgendwo was sinnlos kompliziert macht. Also so kommt es mir vor. Ich verstehe es so, dass es dann ein Konflikt ist, wenn es proprietäre Software ist, aber eben nicht mehr, wenn es freie Software ist. Wenn es proprietär ist, dann wird natürlich accessible teuer. So habe ich es jetzt verstanden. Wenn es freie Software ist, dann ist es einfach nur mehr Aufwand, der aber offensichtlich freiwillig getan wird. Hm? Ja, der aber auch Aufwand ist. Aber es ist ja so, wenn man das freie Software hat, dass ich Klientel damit integriert, nämlich die Behinderten zum Beispiel. Ja. So, und für die man dann etwas, keine extra Lösung ausgebildet hat. Also freie Software wurde nicht. Ne? Ja. Entschuldigung. So. Freie Software wurde nicht am Anfang mit so einer Spiegelstrichliste entwickelt, sondern es wurde erst im Entwicklungsprozess festgestellt, dass eben für eine bestimmte Gruppe von Menschen diese Software nicht zugänglich ist. Und dann wurde gesagt, okay, das wollen wir aber nicht und dann nehmen wir den zusätzlichen Aufwand, und das ist zusätzlicher Aufwand auf uns und wollen jetzt die Software zugänglich für alle machen. Das war ein weiteres Ziel, was dann eingeflossen ist. Also ich denke, das ist ein gesellschaftlich sinnvolles Ziel. Also wenn ich jetzt mal hier so an mein Steckenpferd... Ja, aber es stand nicht am Anfang. Und das, also wenn ich an mein Steckenpferd die Eisenbahn denke, da hat sich inzwischen herauskristallisiert, dass der barrierefreie Zugang zu Zügen, zu modernen Nahverkehrszügen inzwischen Standard ist. Das war früher nicht Standard. Das ist offensichtlich als Wert erkannt worden. Und das macht man heute einfach so. Ja, aber wahrscheinlich gibt es auch da Gesetze, kann ich mir vorstellen. Und da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren einfach viel geregelt auch. Weit weißt du, wie es bei der Eisenbahn ist, aber. Ja, zum einen schon, aber zum anderen gibt es eben auch private Schienenanbieter. Das sage ich ja nicht. Aber die sich damit auch schmücken, weil sie da mehr Kunden mitkriegen. Die Sachen, ich meine, Stefan, also sozusagen, wenn man von vornherein weiß, dass es sein muss oder sinnvoll ist, es zu sein, dann kann man ja auch von vornherein dran denken. Also ein Wahnsinnsaufwand, zum Beispiel, wenn man sagt, wie viel Kosten wird für Behinderungsfreundlichkeit auftreten, 99% davon ist, dass man am Anfang nicht dran gedacht hat. Also zum Beispiel bei U-Bahn-Stationen oder so. Oder wenn man die von Anfang an so auch ausgelegt hat. Erzähl mal. Wahrscheinlich, genau. Nee, aber ich fände auch dein Argument jetzt eher ein Punkt dafür, das reinzunehmen. Also weil du, also die Idee ist ja zu sagen, zu gucken, was ist denn in der freien Software passiert oder was ist in der immateriellen Production passiert und das können wir daraus lernen. Und dann ist es ja eher ein Argument zu sagen, dann bedenken wir es eben gleich mit von Anfang an. Weil eben die Freiheit nur so weit geht, die Freiheit der anderen nicht zu beschränken. Ja, aber so wie ich es verstanden habe, war das ja auch nicht strittig, dass das wünschenswert ist. Das kann man ja machen. Ja, also diese. Es gibt halt einerseits die Definition, irgendwie sowas, was ist freie Software und was nicht. Andererseits gibt es so ein bisschen die Community-Standards, was ist üblich in der Szene. Aber das ist natürlich nicht auf dieselbe Weise verreguliert. Und dass man das irgendwie auch trennt, wenn man eben sowas, also da ich will, das zu sehe ich, also das finde ich auch so. Von daher, ja, ist einfach, aber das eine ist eine Frage der Präferenz, das andere ist eine Frage, was absolut essentiell ist einfach. Sonst, wenn die Diskussion wenn hier so langsam das Ende gekommen ist, können ja. Ich habe mal eine Frage. Stellst du dir, wahrscheinlich habt ihr schon diskutiert, du musst doch kurz sagen, also weil noch kurz draußen war, stellst du dir so eine Art Datenbank vor oder ein Wiki? Ein Wiki. War so die Idee. Was? Wäre es nicht überlegenswert, eine Art, ein dezentrales Verzeichnissystem zu überlegen? Also, dass man zum Beispiel, dass man so ein, wie heißt das? Da gibt es nämlich auch schon Notationen, die zum Beispiel an den Projektwebseiten angebracht werden, die dann suchbar sind und dann sozusagen ein Index erstellt wird. Aber dass man nicht selber jetzt händisch alle Projekte sammeln muss, weil ich glaube, dass das ein wahnsinniger Aufwand ist. Ja, aber sonst musst du alle Projekte dazu kriegen, dass sie das eintragen. Das ist viel aufwendiger. Ich habe es nicht verstanden. Also ich glaube, was Stefan meint, was du meinst, ist halt im Grunde, dass jeder quasi wie bei diesen Creative Commons Lizenzen zum Beispiel, da ist es so, dass die Lizenzen auch maschinenlesbar sind, das heißt, es kann einfach eine Suchmaschine über das ganze Web gehen und dann alle Seiten, die diesen Lizenzen entsprechend anzeigen, wenn man halt, oder man registriert es dann irgendwo und die ganzen Inhalte sind aber dezentral gelagert. Also was ich mir hier vorstelle, ist, dass es vieles tatsächlich einfach schon spontan dezentral sein wird, weil es ja nur ein Metaprojekt sein soll, also weil einfach viele von den Projekten, die es schon gibt, man sagen kann, ja, mit denen arbeitet man zusammen, auf die verlinken wir da, auf die verweisen wir da, also dass auf diese Weise die Dezentralität schon Teil ist, aber dass man andererseits, weil man ja auch nicht einfach nur eine Datenbank machen will, sondern auch so ein bisschen das eben vielleicht nach diesen Essentials, also nach den Perspektiven dessen, was man eigentlich haben will, auch wie die Projekte zusammen, also irgendwie sowas wie diese Modularität, was baut aufeinander, was kann aufeinander aufbauen und so, also da ist glaube ich schon irgendwie so wie eine Seite, wo das alles gesammelt dargestellt ist und gesammelt entwickelt wird, irgendwie was man teilweise noch braucht oder was teilweise Sinn macht, weil sonst müsste man das hier alles aus dezentralen Informationen zusammenstellen, aber dann ergibt sich ja eigentlich nur eine Datenbank und kein solches Überblicksbild. Also dafür scheint mir dieses Wiki oder so sinnvoll und natürlich ist das ein freies Design, freies Wissen, also was dann auch jeder seine eigene Kopie haben kann. Das heißt, Modularität würde dann zum Beispiel dadurch unterstützt, also jetzt in einem Wiki, dass ich, wenn ich da ein Projekt reinstelle und halt bestimmte Module von anderen verwende, die direkt verlinke. Genau, das kannst du natürlich in jedem Fall machen, aber wenn du so ein bisschen diese Wiki-Struktur hast, dann ist es halt vielleicht recht leicht, dir einen Überblick zu geben, was gibt es da an Modulen, was kann man benutzen, was benutzen die anderen und so weiter. Aber was ist, also abgesehen davon, dass du es jetzt immer sozusagen Prinzipien da so festschreibt, was wäre der Unterschied zu so einem was wie Anders Leben Wiki, wo ja eben auch versucht wird, Ansätze in all diesen Bereichen zu sammeln? Also Anders Leben Wiki ist ja nun, naja, hier Design, das meinte ich schon irgendwie, auch konkrete Baupläne, Bauanleitungen für komplexe Dinge, wie zum Beispiel eben sowas wie Computer und Telefone, und das ist ja eine andere Perspektive. Also vieles von dem, sowas wie Anders Leben Wiki, also irgendwie wenn, gut, ich weiß nicht, also irgendwie so Form der Selbstorganisation, wie man bestimmte Dinge organisiert, die könnte man dann ja quasi qua Link eben auch reinnehmen. Also es soll ja ein Metaprojekt sein, das heißt, wenn Einzelprojekte da sind, dann kann man die verbinden. Aber ich glaube halt so diese Gesamtperspektive, da wüsste ich jetzt nicht, was es schon gibt. Also da habe ich mich halt auch umgeguckt und mir scheint das so ein integrierendes Moment, was auch diese freien Design-Projekte eben und irgendwie Dokumentationsprojekte, die gibt, so als Einstiegspunkt, Vernetzungspunkt dienen kann. Ich wüsste einfach nichts, was da in die Richtung geht. Also ich würde nochmal anregen zu überlegen, wie man verhindert, dass das Ding Misserfolg wird. Weil solche Sammlungen werden an sehr vielen Orten angefangen, dann leben sie ein halbes Jahr und dann sterben sie, weil einfach die Zeit nicht da ist, die Energie nicht da ist, der Aufwand nicht da gemacht werden kann, das Ding zu erneuern, weil sich unglaublich viel unheimlich schnell ändert. Projekte entstehen und vergehen und so weiter. Es ist auch notwendig, weil das ein neues Feld ist, das muss ausprobiert werden und deswegen wird es immer geben. Und was man bräuchte, ist irgendeine Idee für so einen kritischen Massemechanismus. Also die Wikipedia hat auch irgendwann klein angefangen und irgendwann hat sie die kritische Masse erreicht, dass es sozusagen eine selbstentwickelnde Dynamik gewonnen hat, nämlich als sozusagen das Verhältnis von Aufmerksamkeit und neuen Editoren und Leute, die korrigiert haben, so stark gewachsen ist, dass es eben mehr waren als Leute, die dann wieder weggegangen sind von der Wikipedia. Und Die Frage wäre jetzt also, wie kann man so eine Selbst, also so Netzwerkeffekt im Falle eines solchen Repositories installieren, dass das Ding auch selber so wachsen kann, dass es auch nicht darauf angewiesen ist, dass meinetwegen drei Leute immer das ganze Web durchforsten, was es Neues gibt. Sorry, was ist ein Repository? Ein Verzeichnis. Also ein Verzeichnis soll es ja explizit eigentlich auch nicht sein, also sonst würde man es eher... Ich nenne es ein Wiki, also das ist ein, ja. Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass es für die Projekte irgendeinen Mehrwert, nenne ich es jetzt mal, geben muss, dass sie sich da selbst beteiligen, also dass sie sozusagen was davon haben, ihre eigenen Seiten zu pflegen. Das wäre in diesem Ding. Ja. Worin bestünde der? Das ist auch für mich die Frage, was ist genau der Nutzen von so einem Ding? Darüber entscheidet sich das nämlich genau wahrscheinlich. Wobei das bei der Wikipedia ja auch nicht geplant war. Es war sozusagen nicht im Design des Projektes angelegt. Es gab so, also mein Eindruck von der Geschichte, ne, es gab nicht sozusagen die zündende Idee, die sehr erfolgsträchtig war. Das haben die nicht vorausgesehen. Es gab eine zündende Idee. Es gab eine genau, die haben es gehofft und es hat geklappt. Die meiste es gab ein Vorläuferprojekt, die Nupedia. Die Nupedia, genau. Und die ist daran gescheitert, dass sie sozusagen auf einem zu strengen Editionsprozess basierte. Also da mussten, dann hat gesagt, wir machen das jetzt. Ja, und dann war der entscheidende Punkt, wir machen das auf und lassen die Leute das alles frei editieren. Und das war ja, aber das war ursprünglich nur als Hilfsprojekt für die Nupedia gedacht. Ja. Also es war tatsächlich nicht, also in dieser Form, wie es jetzt ist, ursprünglich nicht gedacht. Aber der Punkt war, es hat den Leuten Nutzen gebracht. Und es kommt jetzt darauf an, zu überlegen, was ist der Nutzen für so ein Verzeichnis. Ja. Weil nur wenn es Leuten haufenweise Nutzen bringt, werden sie auch die Energie aufbringen oder werden sie so einen Eindruck haben, da muss ich dabei sein. Also da muss ich dabei sein, kommt erst noch viel später. Das Ding muss erstmal wachsen. Aber es muss einen Nutzen. Aber nochmal, diese Idee, sozusagen, als er gesagt hat, Nupedia funktioniert nicht, da kam 6 Monate lang nichts oder irgendwie nur ein banaler Artikel. Wir machen das jetzt auf. Da war ihm nicht klar, dass der Nutzen der ist, dass die Leute sich realisiert fühlen, dadurch, dass sie sozusagen einen Enzyklopädieartikel beitragen. Das war nicht. Also ich zweifle gerade, ob der so Nutzen so vorhersehbar ist, ob der so planbar ist. Ob man sich das ausdenken kann, was die Leute davon haben. Naja, wir sind halt in der guten Situation, im Nachhinein solche Erfolgsstorys analysieren zu können. Ja, und ich würde ungern so ein großes Ding anzufangen und wie gesagt nach einem halben Jahr mit einem Höllenaufwand reingesteckt zu scheitern, sondern vorher zu überlegen, eben auf so einer abstrakteren Ebene, wie können wir irgendwie für eine kritische Masse sorgen, wie können wir für eine Dynamik sorgen, was ist der Nutzen für welche Zielgruppe eigentlich? Die Zielgruppe wäre auch nochmal zu bestimmen. Was ist die Zielgruppe? Das ist ja genau eine sehr problematische Zielgruppe, weil solche Projekte gibt es ja fast noch keine. Ja, wo die Consumer direkt Nutzen von hätten. Also wenn es irgendwelche Projekte dieser Art gibt, dann ist es irgendwelche Industrie, die unter Umständen die Free Designs nutzen kann. Also da, ja, genau. Also hier, da gibt es, also ich denke, einen, die als Erste draus Nutzen ziehen werden in der Regel, also wenn es konkret um Nutzen geht, dann muss man irgendwo dahin kommen, dass es eben von Projekten oder auch von, also entweder von Leuten oder also von Gruppen von Leuten oder von Firmen, die gemäß diesen Designs produzieren wollen, genutzt wird. Das ist also da denke ich, das hier ist auch was sehr kompatibel ist, sagen wir mal, mit dem Kapitalismus, was eben auch so eine kritische Masse erreichen kann, erstmal von zum Beispiel Firmen. Also da tut sich ja schon einiges jetzt auf diesen so auf freies Design nutzen setzen. Das ist also für einerseits für Projekte, die selber freies Design machen wollen, das wäre so die Idee, sinnvoll ist zu gucken, eben, ja, wir wissen einfach, da gibt es nützliche Komponenten für uns. Einerseits und andererseits, wenn wir uns dabei teilen, dann finden andere uns auch eher und integrieren uns und vernetzen uns. Das nutzt uns also den Projekten, die selber freies Design, da muss man hinkommen. Also ob man das am Anfang definitiv sagen kann, dass man das schafft, aber also dass es solchen Projekten nutzt, sich zu beteiligen, einerseits, weil sie halt im Effekt der Vernetzung und dann direkt durch den Effekt, dass sie auf anderes da aufbauen können. Und zweitens natürlich eben, dass es auch für, ja, wenn es dann irgendwie Communities gibt, die gemäß solchen Designs produzieren oder Firmen gibt, die gemäß solchen Designs produzieren, dass es auch für die einerseits eine hilfreiche Quelle ist, andererseits auch gut ist für ihr Standing, sagen wir mal, in der Community, wenn sie eben selber beitragen. Also das sind, denke ich, wären so die Zielgruppe. Also natürlich nicht die Nutzer, die dann die Produkte nutzen, sondern erstmal die, die es produzieren. Und eben wie Silke meinte, was ja, glaube ich, bei der Wikipedia am Anfang der Nutzen war, das war ja auch nicht, dass man jetzt so den Lexikonartikel lesen konnte. Dann. Und dieser Nutzen kam ganz spät, sondern das war, was man Lexikonartikel schreiben konnte und andere es dann gelesen haben. Und auch das ist, glaube ich, am Anfang muss man versuchen, dass es eben diese auf diesen Motivationsfaktor, du weißt, was, was für andere vielleicht nützlich ist, hier ist so eine Quelle, ist eine Möglichkeit, es zu teilen und dann zu sehen, vielleicht, dass andere deine Ideen, deine Konzepte aufgreifen. Also das vielleicht ist, denke ich, nicht so. Sollte man einfach eine Umfrage machen bei den existierenden Projekten, was sie an so einem Verzeichnis, Wiki oder so, interessant fänden oder was sie sozusagen an Vernetzung, was sie gerne hätten oder so. Vielleicht bringt das was. Ja, aber ich will, also... Das du willst es lieber einfach machen. Nein, sondern ich denke, wenn du... Also ich will sozusagen das, was hier steht, also die Idee war ja schon mehr als ein Verzeichnis, sondern eben dieses, dieses Integrierende, dass man Teile eines großen Ganzen ist und nicht einfach nur Projekte verzeichnet. Also da will ich schon, da will ich ungern wieder hinter zurück. Also was sonst? Aber das ist schon, wie ja. Dann, genau, also nicht nur sowas wie Fresh Meat, sondern eben schon ein bisschen mehr integrieren. Aber dann klar, was die Projekte, also was ihre Bedürfnisse sind, das ist natürlich, also denn klar, von den Akzeptanz der Projekte, die es erstmal gibt, wäre das natürlich überhaupt auch abhängen, ob das erfolgreich ist. Also von daher, dass man sieht, was brauchen die, was wollen die, das ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber du willst es erst machen und sie dann fragen und nicht. Naja, okay. Ich meine, Idee wäre erstmal so eine Idee, so was könnte man machen und was haltet ihr denn davon? Also ach so, in, diesem, okay. In diesem Sinne. Und das dann und dann auch explizit dann auch die Projekte anschreiben, die du kennst. Ja, dann. Weil von selbst finden die das ja nicht, wenn du das jetzt bei uns im Blog schreibst. Also. Ja, genau. Ich glaube, hier kommt im Moment gerade so ein bisschen so diese, dieser böse Spruch von Marx über die Philosophen zustande. Und ich versuche ihn gerade auf die Informatiker anzuwenden. Die Informatiker erklären sich gerade ihre hochtechnische neue Welt, aber es kommt auch darauf an, die Welt zu verändern. Also irgendwie habe ich das, das Gefühl, ja, ihr seid hier in eurer Fachsprache gerade mächtig dabei, euch eure Privathimmel zu schaffen, aber geht das denn wirklich über die Informatikersphäre im Moment hinaus? Erreicht das denn wirklich die breite Masse oder ist es nicht vielleicht eher so ein Ding? Mich nicht. Ja. Schon mal eine Meldung. Ne, oder ist es vielleicht nicht eher so ein Ding wie Eurotopia, Projekteverzeichnis, Gemeinschaften und sowas vielleicht benchmarking-mäßig mal als Vorbild zu nehmen und zu gucken, wie hat das denn viele Leute erreicht? Ne? Nur so mal als Idee. Also es gibt eben schon solche Projekte wie diese Apropedia, die werden von vielen Leuten genutzt. Also das ist mittlerweile, das hat irgendwie auch eine Weile gebraucht. Also ich glaube, da muss man sich auch darauf einstellen, dass es eine Durststrecke gibt am Anfang, wo irgendwie die Beteiligung nicht so groß ist. Aber mittlerweile ist das irgendwie ein großes, aktives Wiki. Also ich hatte schon überlegt, auch zwischendurch, ob man versucht, diese Apropedia einfach auszubauen in so eine Richtung. Aber die halten mir einfach von der, eben was Stefan so den ideologischen Fokus nennt oder so, also hier nicht ganz so passen, weil das ist einfach nur so ein Teil dessen, und zwar wirklich halt so die Lotechine, also Apropedia, das ist nützlich, aber man braucht auch vieles andere. Also diese Sachen aber sind definitiv Sachen, die nicht von Informatikern genutzt werden, sondern die eben zum Wissensaustausch auch von Leuten, die sich dann, also auch sowas wie NGOs, die dann noch mit dieser Hilfe oder irgendwie halt Versorgung organisieren in Notfällen ähnlichem. Also diese Apropedia, das sind schon Projekte, die auch den Leuten helfen in ihrem Leben und da glaube ich, kann man auch noch in anderen Bereichen sowas erreichen. Und es tut sich wirklich eine ganze Menge in diesem Bereich. Also ich schaue das immer und irgendwie, es poppen immer wieder neue Projekte so aus dem Boden. Ich finde dann auch viele wieder, aber es ist irgendwie ein Bereich momentan, der so ein bisschen, also da liegt einiges in der Luft, da tut sich einiges. Ich glaube, es ist hilfreich, mit dem Namen anzunehmen. Also Upset ist zwar ein Wortspiel, aber Upset ist ja negativ. Sehr negativ. Ja. Also ich finde das total ungünstig. Und Wikipedia zum Beispiel ist natürlich irgendwie, du hörst das Wort und es ist klar, was es ist. Und sowas müsste man, glaube ich, mehr suchen. Also dass ich überlegt wäre, etwas mit Peer zu machen vielleicht auch, um das stärker anzunehmen. Oder eben an die Wörter, die es natürlich die Frage, wie Szene intern ist das, aber Wörter wie Comment Production Set. Vielleicht auch das Commons, genau, Commons oder die Do-It-Yourself, wie heißt das, DIY? Ja, DIY oder Skillsharing oder was weiß ich. Also es gibt ja ganz viele catchy Words, eigentlich, mit denen man nochmal umspielen müsste. Jedenfalls Upset ist doch nicht so catchy. Muss das denn jetzt eigentlich unbedingt auf Englisch mal sein? Gut. Ja klar, wenn du das international fähig machen willst. Und dazu musst du. Und dann gibt es ein deutsches, deutschsprachiges Universal Production Satellite in Tuvalu 1 und was weiß ich. Das kommt dann später. Also. Man könnte jetzt zum Beispiel das Pep-Set machen, ne? Vier ja, Production Set als Pep. Das ist ganz ehrlich. Wo kommt das her? Nee, aber ich habe gerade nochmal überlegt, sozusagen. Die Idee ist ja, dass da sozusagen alle Leute ihre Blueprints reinstellen. Ne? Also ich kann mir dann da runterladen, wie ich mir irgendwie was zusammenschneidere, zusammenstecke, zusammenbaue ja, genau. Und so weiter. Genau. So, jetzt hast du aber doch diese... du hast immer noch sozusagen diese Idee, Ideologie in den Köpfen, dass man alles für sich behalten muss. Ja? Dass man das schön wie das Coca-Cola-Rezept, sagen, was ich zu Hause bewahren muss. Und du kannst aber doch eigentlich davon ausgehen, dass es langsam aufbricht. Also das einerseits, weil die Leute, auch wenn sie alles für sich behalten, ohnehin nicht ökonomisch erfolgreich sind oder weil sie irgendwie sagen, Mensch, vielleicht funktioniert das genauso wie in der Musikindustrie, versuche ich es auch mal so. Und vielleicht, du kannst es nicht vorwegnehmen und du kannst es nicht sicher vorhersagen, aber das gibt es doch tatsächlich nicht, dass jemand seine Sachen, die er macht, über so eine Plattform hochstellt und ja, es gibt da schon alle möglichen Szenen. Also es gibt ja Leute, die Kochrezepte austauschen und Strickmuster und weiß ich nicht, da gibt es ganz viel. Mhm. Und das gibt es auch bei Bastlern und so. Aber das sind doch keine Bereiche, wo die Leute mit Geld verdienen, mit Kochrezepten und Strickmustern. Das ist ja common, also das war es schon immer und das ist nicht tot zu kriegen gewesen. Also mit Strickmustern ist sehr viel Geld verdient worden. Ja, mit Kochbüchern auch. Mit Kochbüchern durchaus auch. Da kannst du schon gut Geld machen. Aber komm auf die nächste Konferenz, da haben wir die Dame von Janni Worden. Ich möchte so ein bisschen was über Stricken erzählen. Über freies Stricken. Aber ich weiß schon. Mhm. Ja, das ist absolut cool. Absolut cool. Ja, ja. Könnt ihr mal einen Beitrag auf Keimform dazu schreiben? Es gab mal auf dem Computer-Kongress da, auf dem CCC-Kongress. Ja. Gut, aber hat die freie Strickszene, hat die das sozusagen veröffentlicht? Die haben ihre eigene Website. Und an solche Leute denkt ihr, dass sie das hier zusammenführen und das aus allen Lebensbereichen mit besonderen Achtessenschen? Stricken zum Knöpfen passt auch gut. Also ich versuche mir das gerade sozusagen, ich als eben Nicht-Informatikerin, die versucht hier diese Sprache, die ihr sprecht, zu verstehen, versuche mir gerade zu überlegen, was hätte ich denn davon? Ja, du kannst auch stricken. Das sind natürlich Bereiche, mit denen man nicht mal eben, wenn man das dann anwendet, gleich und Geld verdient. So, ja, aber ist natürlich wirklich sehr nah dran an der DIY-Szene. Zum Beispiel ist Handbook Change the World oder so, ne? Also wo es genau darum geht, immer so Anleitungen zu geben. Also es ist natürlich wieder Nischenproduktion und es ist nicht effizient konkurrenzfähig. Das ist eine Seite, aber das stimmt, also es gibt inzwischen auch eine wachsende Szene von Firmen, die freies Design machen, also die ihre Designs ins Netz stellen, die von der Community entwickelt werden. Und wo dann die Firmen sozusagen nur noch daran verdienen, dass sie eben den Leuten, die keine Lust haben, selber zusammenzubasteln, halt das fertige Bauset oder auch das fertige Produkt verkaufen dann. Natürlich mit einer deutlich niedrigeren Gewinnspanne. Also ich sage jetzt mal was ganz Banales. Ich zum Beispiel mache meinen Schmuck selbst. Ja, also ich bastel mir, wenn ich keine Lust habe, irgendwie meinen Computer anzugucken, dann bastel ich mir was zusammen. Oder wenn der Freund den Geburtstag hat, dann irgendwie kaufe mir diese Einzelteile alle zusammen und so. Und es ist immer irgendwie, ich soll einen Laden aufmachen, sagen dann immer alle. Mach doch mal einen Laden auf oder mach doch mal dies oder mach doch mal jenes oder zeig mir mal, wie das geht. Und ich könnte dann also das irgendwie beschreiben und aufschreiben, meinen Computer tippen, dann könnte ich das so machen. Ja, genau, also das ist natürlich, weil Foto dazu und Foto dazu, genau, und dann würden wahrscheinlich alle noch sagen, ey, machen wir mal sowas oder machen wir mal selber zu faul, dir das zu machen. Ja, das könnte sehr gut sein. Das könnte schnell ein Geschäftsmodell werden für dich, wenn, oder für jemanden, der es dann aufkommt. Genau. Oder ihr Plan. Oder ich derzeit sowieso kein Geld damit verdiene, kann von mir aus auch hinter den Sitz aufgreifen, weil ich will ja mich damit nur entspannen und so. Und dann ist das gut. Ja, hast du eine Community? Ich finde das gar nicht so blöd, muss ich jetzt mal sagen. Ich finde das so ist es. Hättest du noch eine Community, dann könnten die vielleicht, jetzt müssen wir den Rad noch einen Haltungsgrad weiter drehen und dann wird es noch besser. Ja, ja, nee, wirklich. Ich weiß ja auch ganz viele Sachen nicht. Und ich muss mir dann plötzlich Zeitschriften zusammen kaufen und so weiter. Und das bräuchte ich dann alles. Ich hab das so verstanden, dass das ein Metaprojekt sein soll, nicht, dass das eine Sammlung der Projekte sein soll. Ja, das habe ich eben auch so verstanden. Also bei. Nicht, dass jetzt sozusagen in diesem Projekt dann unter der Rubrik Stricken dann die Sachen zum Stricken oder unter der also Rubrik ich denke, das ist... Doch, das muss so sein. Du musst da wieder überall suchen. Ich ja, denke, wenn du das machst, dann wäre es gut, wenn du deine eigene Website dazu hast und die ist dann dort verzeichnet und mit beschrieben und was weiß ich nach das mit Kriterien. Ich denke, es muss dann beides geben, weil für viele Bereiche ist es eben so, dass es gleich dann solche Plattformen gibt, also eben sowas wie diese Teilen von Kochrezepten oder so. Also da muss man, glaube ich, nicht unbedingt eine andere noch aufmachen, sonst verschachtelt das Ganze noch mehr. Also damit es nicht so zerfällt, ist es vielleicht sinnvoller, sozusagen dann die Leute auf bestimmte Projekte, auf bestimmte Seiten zu richten, die es schon gibt. Aber auch dann ist es halt der Einstiegspunkt erstmal, wo dann Leute, das ist auf jeden Fall die Idee, dass dann Leute, wenn sie halt irgendwie Schmuck beschreiben wollen, wie man sowas macht oder eben Kochrezepte oder sowas, dann erstmal gucken, was gibt es denn da und irgendwie auf jeden Fall diesen Punkt als Einstiegspunkt wählen. Und wenn es aber an einzelnen Seiten, also an für bestimmte Themen noch nichts gibt an solchen Forenprojekten, dann denke ich, kann man das auch durchaus da direkt ansiedeln. Aber halt erstmal nicht, dass man dann unbedingt allen vorhandenen Projekten, die es schon gibt, irgendwie Konkurrenz machen will, sondern nur ein Angebot da, was noch nicht so viel gibt. Ansonsten glaube ich, dass man ein bisschen Vernetzung hilft. Also ich glaube mal. Ja, das ist, glaube ich, auch, wo man ein bisschen sehen muss, wie sich es entwickelt, wo man also vorher jetzt nicht genau überlegt und genau festlegt, sondern ein bisschen sehen, wie funktioniert das Ganze an, was wollen die Leute, was machen die dann. Also erstmal Angebot macht und sieht, was passiert.